eine Sprecherin des Zentralvorstandes des Demokratischen Frauenbundes Koreas veröffentlichte am 9. Juli eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Das südkoreanische Bakune-Regime hat am hellen Tag über 10 junge Bürgerinnen der TVJK entführt, hält sie gefangen und zwingt sie zur Trennung von ihren Eltern. Es versucht unter Einsatz von Agenten des Informationsamtes, wie verzweifelt die jungen Frauen in Südkorea als Schlupfwinkel des Teufels für immer einzusperren und sie bis zum Tod zur innerkoreanischen Konfrontation zu missbrauchen. Wie man die gestohlenen Dinge verbirgt, trennt Park Geun-hye die jungen Frauen der TVJK völlig von der Außenwelt und übt eine strenge Zensur aus. Dabei redet sie absurd vom angeblichen freien Willen, dem Schutz nach dem gesetzmäßigen Verfahren und den internationalen Bräuchen. Und zu den Eltern, die sich mit ihren Töchtern treffen wollen, spricht sie völlig unverschämt und absurd, dass man über das Befinden der jungen Frauen für ihre Familien nicht informieren kann. Vor kurzem wurden die gerechten Forderungen der progressiven südkoreanischen Advokaten, die in Vertretung der Familien der Opfer für die Frauen brüderliche und humane Tätigkeiten entfalten, zurückgewiesen. Sie werden vielmehr als Anhänger des Nordens brandmarkt und den Bedrohungen ausgesetzt. Die Frauen protestieren, um so schnell wie möglich in die Heimat zurückzukehren, und das südkoreanische Marionettenregime zeigt ihnen sogar die erfundenen Movies und scheut kein Mittel, um ihre naive Gesinnung zu verwirren und durcheinander zu machen. Park Geun-hye, die noch kein Kind geboren und aufgezogen hat und daher keine Mutterliebe versteht, richtete ein schreckliches Ereignis an, über das sie sich freut. Es beweist eindeutig, dass sie schlimmer Herd des Unglücks und der Krise der Nation ist, solange sie am Leben ist. Wenn sie die Folge ihrer großen Sünde, die sie auch nach dem Tode büßen sollte, befürchtet, sollte sie sich sofort bei den Müttern der Entführten entschuldigen und sie unverzüglich in ihre Heimat zurückschicken.